Philipp Emanuel Bach, Abschied vom Silbermannschen Klavier. Das war ein Instrument, was er besonders liebte und einem Freund überlassen hat, aber nicht ohne das zu schreiben.